Widerstand. Widerspruch hat keinen Zweck. Unser Kaiser Wilhelm ist wieder da. Unser alter Wilhelm ist wieder da. Hurra, hurra, hurra. Hurra, hurra, hurra. Nie mehr wird unser Vaterland zerstört, wenn wir europäisch denken. Doch nicht alles, was uns gehört, sollten wir gleich verschenken. Unser Kaiser Wilhelm ist wieder da. Unser alter Wilhelm ist wieder da. Hurra, hurra, hurra. Hurra, hurra, hurra. Mein lieb Koblenz am Mosel und Rhein, du hast dein Denkmal wieder. Dankbar solltest du sein und singen fröhliche Lieder. Unser Kaiser Wilhelm ist wieder.